und einige andere junge Völker müssen uns diese Lebensrechte, die von unseren Vorfahren einst leichtsinnigerweise preisgegeben worden sind, erst mühselig erwerben und vielleicht einmal für sie eintreten. Und da baue ich nun erst recht auf euch, meine deutschen Jungen vor allem, dass wenn einmal die Stunde kommen sollte, da eine andere Welt glaubt, nach der deutschen Freiheit greifen zu können, dass dann aus dieser Jugend ein millionenfacher Schreiertöne wird. Allein wir Deutsche wollen uns alle nur begnügen mit der Liebe der Volksgenossen untereinander. Und das ist vor allem mein größtes Glück. Ich bin es zufrieden, dass ihr und vor allem auch, dass du, meine deutsche Jugend, zu mir stehst und dass ich mich in euren Herzen genauso weiß, als mein Herz ganz euch gehört. Für Führer, Volk und Reich. Es gab mal einen Retter für Führer und Reich. Es war unser Führer und die Feinde waren ihm gleich. Adolf Hitler. Die Waffen-SS, so treu von narrischem Blut. Es war Deutschlands Elite im Kampf gegen feindliche Brut. Feindliche Brut. Adolf Hitler. Hinter ihm geschlossen waren die Reihen. Sie kämpften für ihren Führer, sie wollten nur Treue sein. Treue sein, Führer, Volk und Reich, für Führer, Volk und Reich, für Führer, Volk und Reich. Adolf Hitler. Und die Roten haben es stets versucht, sie wollten ihn zerstören. Und am Ende haben sie ihn verflucht, sie wussten, man kann ihn nicht zerstören. Unseren Führer nicht zerstören. Adolf Hitler, Retter der Nation. Adolf Hitler, der Sieg ist unser Lohn. Unser Führer und ist er auch nun tot. Doch wir werden weiter kämpfen, das Reich, der Sieg ist unser Gebot. Führersinnation, Führersinnation, Führersinnation, Führersinnation. Adolf Hitler, Retter der Nation. Adolf Hitler. Nation. Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler.